Rennstall kassierte vom Internationalen Tribunal des Weltverbands FIA lediglich eine Verwarnung in der Reifentestaffäre. Mercedes hatte zusammen mit Reifenhersteller Pirelli Mitte Mai Testfahrten durchgeführt. Red Bull und Ferrari sahen darin einen Verstoß gegen das Testverbot während der laufenden Saison. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Autohaus Steiger in Haslach und Wolfach. Die mit den vielen jungen Opel-Modellen und ihr Experte für LKW- und PKW-Reparaturen aller Marken. www.opelsteiger.de. A5 Richtung Basel. 4 Kilometer Stau zwischen Aachen und Appenweier und einen Blitzer haben wir. Auf der B28, Oppenau Richtung Ramsbach, da wird beidseitig geblitzt. Und haben Sie dieses Foto gesehen, das derzeit auf Facebook überall umgeht, von Michelle Obama, diese Woche Deutschlandbesuch in Berlin, mit diesem völlig zerzausten Haar. Nicht vom Wind wurde die Frisur zerstört. Nein, sie stand vor den Bassboxen von Charlie 2000. Yeah. Seht euch die Bräute an. Wow. Die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. Comment c'est là-bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps, elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. Bouge de là. J'arrive vers la gare de Lyon. Quand je vois un gars qui se dit vraiment très fort comme un lion, il me dit Claude MC, est-ce que tu veux qu'on se force? Ses hématomes et tout mon clé, ça me s'amante à Fox. Il m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Ma voisine de palier, elle s'appelle Cassandre. Elle a un petit chien qu'elle appelle Alexandre. Elle me dit Claude MC, j'ai pris mon manœuvre, j'ai du mal comprendre. Elle m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Directement, je suis allé chez Lucie. Qui aime les chiens, les chats et 30 millions d'amis. Elle me dit t'aimes les animaux, toi mon super MC. J'ai dit oui j'adore. Avec du sel et bien cuit. Elle m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Plus tard dans le métro y'a un char clos qui traîne. Il me raconte toute sa vie. Il me dit qu'il vient de Rennes. Ensuite il me dit qu'il pue, qu'il faudrait qu'il se baigne. Je dis jette-toi dans les gouttes, t'arrives direct dans la Seine. Il m'a fait bouge de là. Bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Continue mon trajet, j'arrive sur le boulevard Barbès. Quand je vois un de mes amis qui venait de Marrakech, il me dit Arwa, Arwa, je t'achète tes rap en dinars. J'ai dit non, je veux des dollars car on m'appelle Solar. Il m'a fait bouge de là. Bouge, bouge de là. Bouge, bouge, bouge de là. Bouge, bouge de là. Alors j'ai bougé. J'ai dû m'en aller. Partir bifurquer, j'ai dû m'évader, j'ai dû m'enfuir, j'ai dû partir, j'ai dû m'éclipser, j'ai dû me camoufler, j'ai dû disparaître pour réapparaître. Oh, bouge de là, bouge de là. Bouge de là, bouge de là. Bring the action. When you hit this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna dance. All eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out. And scream and shout and let it out. We sayin' oh. Rock it out, if you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. bring the action. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Let's shout. Shake your body out to the ground. Let's shout. Shake your body out to the ground. When you hear this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. When we up in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. See them girls in the club, they looking at us, they looking at us, they looking at us. Everybody in the club, all eyes on us, all eyes on us, all eyes on us. I wanna scream and shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We say you know. Shout and let it all out, and scream and shout and let it out. We say no, we are. You are now rocking with Will I Am and Britney, bitch. Wir haben wieder Freitag. Hallo Nachtschwärmer. Und wir haben einiges vor. Ain't that music? Jetzt kommt die Werbung. Jetzt geht's los, es ist soweit. Ein toller Tag steht uns bevor. Hits Radio Ur präsentiert den 17. Oberkircher Kindertag. Am Samstag, 22. Juni, ist ab 10 Uhr die gesamte Innenstadt autofrei. Spiel und Spaß an 80 Aktionsständen. Live-Auftritt von Voice Kids Star Mike Singer. Newcomer Justin Petretta. Die Euromaus aus dem Europapark. Benjamin Blümchen. Vieles mehr. Der 17. Oberkircher Kindertag am Samstag, 22. Juni ab 10 Uhr. Weitere Infos auf unserer Website. Gemeinsam sind wir stark. Die privaten Lokalradios in Baden-Württemberg helfen den Flutopfern an Donau, Saale und Elbe. Pegelstände so hoch wie nie. Deiche brachen. Tausende verloren ihr Hab und Gut und stehen vor dem Nichts. Wir haben einen Totalschaden. Kann morgen Insolvenz anmelden, kann Hartz IV beantragen. Nach der Flut müssen die Schäden in Bayern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Brandenburg behoben werden. Man verliert seinen ganzen Möbel, alles. Ich muss arbeiten und... Der John

Wow, Nachschirmer, Wenger Boss, David Guetta und Usher. 19.25 Uhr am Freitagabend. Oh, Al, du bist aber heute schon früh da. Was gibt's? Was liegt an? Ich finde ja, deine Stimme klingt wie die von Donald Duck. Ja, du suchst wieder Streit, gleich am Anfang, aber du bist heute früh dran, ne? Komm, mach mal Werbung für mich. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Danke, Al. Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Wow! Yeah. Hey, Team, back again. Check it, do wreck it, let's begin. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. Hey, y'all. I come to talk about this girl that had my love. See, I went away for a while now. She gave my love away. Yeah. I really shouldn't blame her. But now, this pussy is a stranger. About the penny ante, this mechanic so uncanny. X-Men, X-Men, your ex-boyfriend should thank me that I took you off his hands. No, I can't bring another beach to the sand. And no, I am well aware that you can bring a man to his knees and get what you need without saying please. But can you bring a man to his feet when defeat is on repeat and they gon' put this man Grammys on the street? What? Why so quiet? Hate that all of our memories happen in a hire. You were perfect before you went on a diet. You were way thicker. You think I don't remember shit. The magazine got to your head. Now somebody you don't need, no, got you in bed. Bet you put it on E, no, you don't like red. It was the future. Fuck it, our future's dead. Come here, girl. Go ahead, be gone. Come to the bed. Go ahead, be gone. VIP. Go ahead, be gone. Drinks on me. Go ahead, be gone. See what you're twerking with. Go ahead, be gone. Look at those hips. Go ahead, be gone. You make me smile. Go ahead, be gone. Go ahead, child. Go ahead, be gone. Get your sexy out. Go ahead, be gone. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Go ahead, be gone with it. Get your sexy out. Ah, die Nummer 1, dann Number 1. So, Al, begrüß mal deinen Fanclub hier. Guten Abend, ihr kennt mich alle. Ja, Al. To restart the program, you have to realize that there will be no return. Da ist der Computer. Aktiviere Taktvorschlag. Schaltet ein. Freitag. Hit Radio. Einfach näher dran. Bodenkontrolle. Dreh die Lautstärke auf Maximum. Oh, it's a beautiful world. It's a beautiful life. Make like you did before. I will tell you the truth, all you need is my love and my things to adore. To your eyes and spirit, let's you to see all the beautiful places and things that I made just for you and for me. Yeah. Noch eine neue Blitzermeldung. Und zwar Wolfgang Wolfach Richtung Hausach bei der Rosberger Kurve. Wird gerade ein Blitzer aufgebaut. Dankeschön an Petra. Der Sommer ist da. Zugabe, Leute. Ja, das macht Spaß. Was ist los? Noch alles klar? Seid ihr noch da, Freunde? Woo! Ab geht's!

Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Wow, habt ihr tolle Trauringe. Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. 5 Jahre in Offenburg. Wir haben zugehört, nachgefragt und beraten. 5 Jahre in Offenburg. Laut Focus Money bereits zum 2. Mal in Folge die beste Bank in Offenburg. 5 Jahre in Offenburg. Wir freuen uns auf die nächsten 5 Jahre. Und auf Sie. Südwestbank. Werte verbinden. Herbert hier. Was geht an die Leiter vom Autohof Falkenhorst? Ich bin der Dreitonner, der gestern für 181,34 Diesel getankt hat. Seit 23 Stunden bin ich auf Ihrem Raststättenklo gefangen. Weil das Papier alle ist. Aber Ihre Klofrau ignoriert ja meine Klobürsten, Morsecodes und SOS-Spülzeichen. Also habe ich aus meinem linken Socken und einem Sturmfeuerzeug eine Signalfackel gebaut. Seitdem läuft die Sprinkleranlage. Mittlerweile sitze ich knietief im Wasser. Wenn Sie nicht möchten, dass hier die ersten Lachse zum Leichen Richtung Kabine 5 ziehen, dann kommen Sie vorbei. Gut wäre mit Klopapier. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Okay, also Don Carlos nimmt Schillers Frühstück, die Jungfrau von Orléans Milchkaffee, Wilhelm Tell Apfelkuchen und die Räuber von Tisch 7 nehmen 4-mal Himbeerbowle. Unglaublich, wer bei uns so alles aufschlägt. Schillers Café Offenburg. Bei uns gibt es täglich wechselnden Mittagstisch, Snacks, Feierabenddrinks und für alle Langschläfer sonntags Frühstück bis 14 Uhr. Schillers Café in Offenburg, Sophienstraße 1. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Heute Abend. Heute steigt That's My City, Bitch. Und zwar mit der richtigen Postleitzahl gibt es bis 24 Uhr 15 Euro Freiverzehr. Und die Postleitzahl, die könnt ihr entweder über Codex direkt auf die Seite gehen, codex-club.de oder Codex über Facebook. Schaut rein, es lohnt sich. Das geht ab heute. Morgen Samstag im Codex Hip-Hop Heroes. Black Hip-Hop Total. Mit Star DJ Hard to Death. Codex Club in Aachen. Connection complete. Dann heute in einer Woche, am 28. Single Party. Alle Ladies 10 Euro Freiverzehr wie immer. Dann gibt es wieder die üblichen Briefeschreibeaktionen. Die Bändel. Ihr wisst Bescheid? Genau. Und Samstag, 29., das ist vorzumerken, die Mega-Massengeburtstagsparty für alle Juni-Geburtstage. Codex-Club.de. Codex Club in Aachen. Also 29. Juni, wer im Juni Geburtstag hat, kann sich 25 Euro Freiverzehr ein... Sacken, sag ich mal. Wir müssen Ausweis mitbringen. Weil wir schon bei den Vorschauen sind. Samstag, 6. Juli, Durstlöscher. Und donnerstags die Nerds Going Wild Party. Euro-Shooter-Paar, Bubble-Aktion und so weiter. Also richtige Nerds sind da eingeladen. Ich bin ja kein, aber mein Freund Elferley. Nein, glaube ich auch nicht. Richtige Nerds zum Beispiel, die Big Bang Theory. Die Typen, das sind Nerds. Aber das sind die Obernerds. Wir wollen feiern! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Hol mir die heißen Scheiben aus dem Schrank. Ich weiß genau, dass hier die Post abgeht. Ich schmeiß mal alle an und bin nur drauf. Und nochmal willkommen, Nachtschwärmer. Shakira mal in einer ganz anderen Version. Für alle, die noch unterwegs sind oder draußen irgendwo im Freien. Hallo, hallo, ihr seid vollkommen richtig hier. Und da ist auch schon die Kelly, die blonde Kelly, die Tochter von meinem Freund Al. Kelly, nachher müssen wir noch was abklären, ha? Ich bin der Star der Sendung. Ich muss mit niemandem etwas abklären. Ja. Ziggy ist er auch noch. Gut. Na gut, ich warte, bis der Al da ist, ha? Wir bleiben heute Abend hier und gehen ihm voll auf den Sack. Oh. Heiß, sehr heiß. We create a mental atmosphere. Durch den Park und werf mein Geld, als ob es Brot wäre. Yeah. Nur noch Kaviar.

Ach ja, Nachschwärmer, das hatte ich ganz vergessen. Kommenden Freitag, da habe ich einen Studiogast, den Erwin Kindtopf. Ja, der Erwin von DSDS kommt hier und gibt was zum Besten. Apropos was zum Besten. Ich habe es ja nicht nur bei meinem Freund Al Bundy. Ich habe noch einen anderen Freund. Charlie Harper von Two and a Half Men. Und seit sein Bruder, der Alan, mit seinem Sohn bei ihm wohnt, klärt ja der Charlie den Sohn mal richtig auf. Seinen Sohn von Alan. Er glaubt's nicht? Pass mal auf. Also ein Schlag ins Gesicht tut weh, aber was tut noch mehr weh? Ein Tritt in die Eier? Ja, klar. Ich hab mal einen Fußball in die Eier gekriegt, da sind mir die Augen fast rausgeflogen. Ja, aber dieser Schmerz legt sich wieder. Was viel mehr schmerzt und was sich nie wieder legt, ist die Demütigung, dass man weggelaufen ist. Ich konnte eine Woche nicht mehr Fahrrad fahren. Wie wird man mit der Angst fertig? Ich trinke. Genau so ist es. Oh, Mann. Sau, was ist? Zorn brennt, ein Frischzapf, den Mast im Radio, da macht's erst dann Spaß. Jetzt haben wir aber Incorporated mit Swedish House Mafia. Feel alright, and suddenly it's gone, and it's gonna be so different when I'm on the stage tonight. Tonight the super duper lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight the tonight the super duper lights are gonna find me shining like the sun, smiling, having fun, feeling like a number one. Tonight the super duper beats are gonna blind me, but I won't be blue like I always do, 'cause somewhere in the crowd there's someone. The sign you would prove to me I'm still alive when you take me in your arms and hold me tight. I know it's gonna mean so much tonight. Tonight the super. Super Truppe, hier ist der Freitag. Computer, Programm, Disco, spätes 20. Jahrhundert. Da geht's voll ab. Everybody put your drinks up right now. It's time to have shots, shots, shots. Did she won't get that house? Did she won't buy that? Ja, Alpha World Spezial, ja. Mit Busta Rhymes hier zusammen. Zehn nach acht. Und ich mache mir immer noch Sorgen, mein Freund Al, er ist immer noch nicht da. Peggy, was ist los? Hat er ein Problem? Die Versicherungsgesellschaft hat erfahren, dass er Schuhverkäufer ist. Und sie haben ihn abgelehnt wegen des hohen Selbstmordrisikos. Das ist ja zu hart. Dann soll er eine andere Versicherung nehmen. Er ist bestimmt zu blöd dazu. Ja, das, jetzt ist er Bier holen gegangen, da unten. Ne? Oh je, da wird mir die Wasser warm. Wo ging er holen? Da unten, ne? Das ist eine der wenigen Kneipen, wo sie ihn noch reinlassen. Ja. Hey, was geht denn hier? Einfach näher dran. Nein, Sir. Hit Radio Ohr. In Schön. Ach, ja, Sir. Radio Ohr. Einfach näher dran. California, yeah. Oh. Und Enrique Iglesias. Wir kommen gleich wieder in die Werbung, aber ich darf vorher noch mal darauf hinweisen, Nachtschwärmer. Wer im Kinzigtal unterwegs ist und vor allem Wolfach Richtung Hausach, an der Rossberger Kurve, da steht ein Blitzer. Jetzt kommt die Werbung! Einfach nur dran.

Yeah. Niemand soll als Single nach Hause gehen. Aber klar! Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Dann Samstag, 29. Juni, die Massengeburtstagsparty. Juni-Geburtstag. Geburtstage erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen. Bis 1 Uhr limitiert. U18 15 Euro Freiverzehr. Und als Vorschau 6. Juli Samstag Durstlöscher. Durstlöscher. Und donnerstags Nerds Gone Wild. Der ganz neue Donnerstag. Die 1 Euro Shooterbar. Bottle-Aktionen. Flotter Dreier. Nur 4 Euro, 3 Stück. Mit Nerd-Nachweis. In Klammer Studentenpass. 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Genau, so ist es. Codex Club in Aachen. Wow. Wow. Im Galopp durch die Hölle und im Gesicht einfach krass. Wie geht's dir? Du bist auf Sendung. Willkommen beim Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Aha. Charlie 2000. Let's go! This is a sound of all. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alles klar, das ist der Power ins Wochenende. She makes me go, oh, she makes me go, oh, oh, oh, she makes me go, oh, she makes me go, oh, oh, oh. Rang, badang, badang, dang, dang, diggy, diggy. Think of all the way that we live today. Boom, diggy, diggy, diggy, boom, diggy, boom. Stand up on a rush, stand up on a rush. Ist da der Action-Sommer. What time is it? It's time for... Ist da der Action-Sommer. Der Sommer wird heiß. Sonne und Wind und easy life. Das ist ja ein Vergnügen, mein Lieber. Softail und so weiter. Kurz vor 8:30. Die doofe Witze-Ecke. Genau, da wollen wir mal sehen. Der erste für heute. Zwei vierjährige Buben. Du, ich habe gestern unter der Veranda ein Noppenkondom gefunden. Erstaunt fragt der Zweite, was ist eine Veranda? Ja. Auf Einnahme noch. Wenn ein Mann mit seiner Frau auf eine Party geht, dann sagt er nach einem Jahr Ehe, darf ich vorstellen, meine Frau. Okay. Nach 10 Jahren Ehe, können Sie sich vorstellen, meine Frau. Nach 30 Jahren, können Sie sich mal bitte vor meine Frau stellen. Halt mal da echt fies von ihr. Ha? Macht schon mal alles Spaß. Years ago, expansion started. Wait, Ruhe, das reicht. Dankeschön. Klingt ein wenig unzüchtig. Naja, die meisten lachen und sind gut drauf. Da! Das reicht. Das ist dicker Spaß. Das ist einfach nur peinlich. Ach, kommt schon. Schweine im Weltall. Kurz nach 8:30. Ja, nach dem Mal, das ist der Freitag. Genau, da müsste auch alles gefasst sein. Wir beerdigen den guten Geschmack. Tja, DJs ist speziell. Ja, in dieser Sendung Nachtschwärmer, da hört ihr keine normalen Songs. Alles durcheinander. Halten Sie sich gut fest. Ist gut, ist es. Kommt gut. Ist klasse. So, das nächste Beispiel hier. Der Musikteppich ist von der derzeitigen Nummer 1. Und Honky Tonk Woman von den Stones. Absoluter Wahnsinn, hä? Hier ist der Power Freitag. Ja, wir liegen am Strand. Der Arsch ist braun gebrannt. Und die Kia ist dabei. Wilde Sauferei. Ja, wir liegen am Strand. Die Zähne voller Sand. Und abends wird's dann richtig geil. Die Mädels sind bereit. Das ist ein heißer Sommer.

Codex Club in Aachen. Ladies, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr, wie immer bei der Single Party. Da gibt's wieder die lustigen Briefe schreiben, das lustige Briefe schreiben und die Armbänder. Die signalisieren ja den Single-Status. Aber ihr kennt das ja schon. Dann wäre noch vorzumelden, Samstag, der 29. Juni, die Massengeburtstagsparty. Alle Juni-Geborenen erhalten 25 Euro Freiverzehr bis 1 Uhr. U18, 15 Euro Freiverzehr. Genau. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Weil wir schon bei den Ankündigungen sind, am 6. Juli Durstlöscher-Party. Mit Stefano Noferini und Boris Brechia, unter anderem. Und Ende Juli die Hot Summer Nights im Codex. Ja, und der Donnerstag, das hätte ich fast vergessen. Nerds Gone Wild. Alle Nerds. Mit Nerd-Nachweis. In Klammer Studentenpass. 10 Euro Freiverzehr. Freiverzehr bis 24 Uhr. Und sonstige Aktionen wie Euro Shooter Bar, Vodka Energy im absoluten Sonderangebot. Lasst euch überraschen! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Connection complete. Heute gibt's wieder Charlie pur, die Leute sind drauf und sie drehen das Radio auf. Charlie spielt die größten Hits. Die Party steigt und alle hören zu. Charlie gibt so leicht keine Ruhe, denn er will Spaß. Er will einfach nur Spaß. Und die Leute schreien Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle, Hölle. Eiskalt lässt du meine Seele erfrieren. Das ist Wahnsinn. Du spielst mit meinen Gefühlen. Und Charlies Show ist lange noch nicht Müll. Denn Charlie weiß, was er will. Sein. Ganz allein. Ganz allein. Oh, ja, ja, ja. Summertime. Let's go. Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Sweaty in this motherfucker. Ladies, let's go. Soldiers, let's go. Let me talk to y'all and just, you know, give you a little situation. Listen. You like me. I know you like me. I know you do. I know you do. That's why whenever I come around, she's all over you. And I know you want. Dolls und Busta Rhymes. Gleich 21 Uhr, keine Zeit für nächsten Nachtschwärmer. Genau. Ja, Sommerzeit, Badewetter. Einfach nur toll. Sonne, Strand, Palmen und eine Menge scharfe Mädels. Und da fällt nur eins. Wenn die rufen, im Schwimmbad, zum hohen Turm hoch. Arschbombe! Arschbombe! Arschbombe! Auf, runter springen! Arschbombe! joined at the hip, yeah, your sidekick needs you. Life is a trip, and the roadmap leads you. Look all around at the mountains you haven't climbed. It's just a matter of time before we learn how to fly. Oh, ich habe wieder Diskussion hier nach Jamal mit der Kelly, mit der blonden Kelly, der Tochter von meinem Freund. Hallo Kelly, stell uns mal vor hier. Also, ich bin Kelly und das ist quasi Modo. Kelly. Heute strahlende Aussicht. Fun in the sun. Fun, fun, fun, fun in the sun. Kelly, das ist unfair. Ich wollte doch mit dir ausgehen. Wenigstens will mich jemand wegen meinem Verstand. Genau. absolut kultig, ha? What's that on Commodores? She's got the look. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio O. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. Einfach nur dran. Looking down at all I see, pity faces fill the spaces I can't reach, and you know that I could use somebody, and you know that I could use somebody. So all I Jetzt muss ich einen Song nochmal bringen, der hat die ganze Marfen gebracht. Nachts immer, da kommen Down-Anrufe, die wollen nochmal hören. Ja. Ah, nicht zu fassen, so verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of R.A.F.A. Bring the action. Ja, und zwar ist es ein Spezial Wenger Boys, David Guetta und Usher.

Genießen Sie Sonne, Strand und Meer vom 20. bis zum 22. September. Fahrt im Cimbus Komfort Reisebus, Hotelübernachtungen, Partys und jede Menge Überraschungen. Ab 149 Euro inklusive Halbpension. Mit Hitradio Ohr Meeresrauschen nochmal Sonne tanken in Pietra Ligure. Tri AG Automobile präsentiert Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Jeden Freitag mit DJ Rockhound and Friends, Vision Factory, DJ Matrix, Master T, DJ Say B, Carlos Estevez, DJ Funky D, Johnny F, DJ Lawless, JLK. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von Tri AG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Energiewende mit uns. Für alle, die Energie sparen wollen, gibt es die E-Welt in Offenburg. Sie interessieren sich für innovative Beleuchtungssysteme oder die Trends beim Dämmen, Heizen und Lüften? Dann besuchen Sie die E-Welt in Offenburg. E-Werk Mittelbaden. Daheim gut versorgt. So, jetzt sagen Sie mal bitte A. Ah. Bei der Wahl Ihres Arztes spielt Vertrauen eine große Rolle. Warum eigentlich nicht bei der Wahl Ihrer Werkstatt? Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Ihr VW- und Audi-Servicepartner. Persönlich ist besser. Autohaus Schillinger in Offenburg-Albersbösch. Gärtner und Landschaftsgärtner. Aufgepasst! Frank Hügele, Gaia Garten- und Landschaftsbau in Berghaupten, sucht Mitarbeiter, gerne auch Meister. Wenn selbstständiges Arbeiten und Ökologie für Sie keine Fremdwörter sind, Sie eine abwechslungsreiche Tätigkeit bei überdurchschnittlicher Bezahlung suchen, dann bewerben Sie sich jetzt. www.galabau-hügele.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Heute Abend. Ja, Freitag ist Codex-Tag. Heute, That's My City, Bitch. Und mit der richtigen Postleitzahl bekommt ihr bis 24 Uhr 15 Euro Freiverzehr. Und das geht folgendermaßen. Ihr solltet auf die codex-club.de Seite gehen oder bei Facebook auf Codex auf den Event von heute. Und da seht ihr die Postleitzahlen, die 15 Euro Freiverzehr bekommen. Dann bitte den Ausweis nicht vergessen und ins Codex! Da, da, da, da. Morgen Samstag Hip-Hop Heroes mit mehreren DJs, unter anderem DJ Hard to Death von Planet Radio. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche. Single Party. Und wie üblich, Ladies 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Und da gibt's wieder die Lust, das lustige Briefe schreiben. Die Armbändchen, die den Single-Status anzeigen. Also für schwierige Fälle auf jeden Fall auch. Codex Club in Aachen. Vormerken unbedingt. Samstag, 29. Juni. Die Massengeburtstag Mega Beat Day Party. Und zwar Juni-Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr. Bis 1 Uhr. Ausweis nicht vergessen. U18 erhalten 15 Euro Freiverzehr. Und weil wir schon bei der Vorschau sind, Samstag, 6. Juli, Durstlöscher-Party. Mit Stefano Noferini unter anderem und Boris Brechia. Und vergesst bitte nicht den neuen Donnerstag. Nerds Gone Wild. Eure Shooter-Bar gibt's da. Alle mit Nerd-Nachweis, in Klammer Studentenpass, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Überraschung! Das ist Charlie! Was geht, alte Hütte? Guten Tag, sein Name ist Null. Null, Null, nix. Das hat der Welt gerade noch gefehlt. Der Mann hat die niedrigste Telefonrechnung, die ich je gesehen habe. Leck mich am Arsch. Ja! Ja! Was über 25 am Freitagabend. Herzrasen, die Haus Rockers. Oh, da fällt mir gerade ein, das war ein kleines Stichwort. Ein Blitzer, der steht schon länger da. Und zwar, wer es im Kinzigtal unterwegs ist, Wolfach Richtung Hausach. An der Rosberger Kurve ein Blitzer, aufpassen. Da ist 70er-Zone. Alle, die noch dabei sind, die sich neu zugeschaltet haben, ihr seid vollkommen richtig. Hitradio Ohr. Einfach mehr dran. Constant music in the air, with vibrations everywhere, sharing all the good sounds on your radio. We'll be right back. Armin van Buuren. Bisschen technohaltig, ha? Ja, die doofe Witze-Ecke, 21.31 Uhr. So, nach schon mal, jetzt müssen wir ein Thema anfassen. Das ist ganz heiß. Ihr kennt ja alle die Carmen Geisen, ja? Die kennt ihr, mit ihrem Robert. Gut. Die Carmen Geisen, die hatte ein kleines Problem nach Schwärmen. Man spricht nicht gern drüber, aber ich muss das Thema mal anfassen. Sie hatte übergroße Schamlippen. Ja. Das hat sie gestört. Na, ist sie zu einem Professor gegangen nach Düsseldorf und hat ihm ihr Problem erklärt. Hat er gesagt, ja, gar kein Problem. Frau Geisen, oder darf ich Carmen sagen? Ja, gut. Also Carmen, ich operiere Sie und nächsten Tag gehen Sie wieder nach Hause. Das ist kein Problem. Dann hat sie gesagt, ja, aber lieber Herr Professor, das muss aber so gemacht werden. Ich muss ganz, ganz diskret hier reinkommen, also unter anderem Namen, weil ich ja bekannt bin wie ein roter Hund. Ja, no problemo. Gut, die Carmen lockt sich ein in das Krankenhaus. Operation gut verlaufen. Am nächsten Morgen wacht sie auf und guckt um sich. Und sieht da hunderte von Blumensträußen. Dann hat sie schon gestunken. Ja, wie kommt das? Hat sie sofort den Professor geklingelt? Herr Professor, ja, was ist da passiert? Sie, wir haben doch ausgemacht, das ist ganz diskret. Da sagt der Professor, ah, Carmen, schauen Sie doch mal auf den Zettel, was steht, das ist gar nicht so schlimm. Dann macht sie den Zettel auf und liest. Hallo, liebe Carmen, ich wünsche dir gute Besserung. Dann hat sie nochmal im Robert gerufen. Dann hat er richtig gestunken. Robert! Ja. Robert! Ja, und der Robert, der war froh, dass er die Alte mal losgehabt hat. Auf jeden Fall liest sie dann den Zettel. Liebe Carmen, ich wünsche dir gute Besserung und Vielen Dank. Ich habe jetzt zwei neue Ohren. Gruß Niki Lauda. Absoluter Wahnsinn, ne? Absoluter Wahnsinn. Ja, und als sie dann im Fernsehen gesehen hat, wie die zwei Ohren vom Niki Lauda so gut aussehen, ja, was hat sie dann gesagt? Boah, die Dinger sind doch der Birn. Alles klar, Nachtschwärmer? Ja. Also so geht es nicht weiter, gell? Ja. Starships! 21:38 am Freitag. Na, Carmen, alles klar? Boah, der Burner! Something big's happening downtown. Verpass es nicht. Erlebe hautnah das coolste, hipste, krasseste und lustigste. Oh, voll süß! Sei live am Start und check aus, worüber morgen alle reden werden. Also wirklich wahnsinnig gut. Here we go again. Der Freitag, kompakt am Freitag, packt am Freitag. Blink kommt ne Ding, nimm Karlsruhe an der Ball. alongside the Saturdays. Ba-dang, ba-dang, ba-dang. Oh, why are we all waiting so long? I'm suffocating. Oh, why are we all waiting so long? I'm suffocating. Boy, it's now or never. Time we got together. Been a long time coming. Now I need that loving. I like the way you tease me. But let's just make this easy. Put me in control. We can switch roles and I'll take the lead. You're so far behind me. You know what I need. I'm not gonna stop. Whatever the weather, we gon' be better together. So what's up, baby? What about us? Ready to go, give me this love, my girl. I've been watching and waiting. Why don't you give in and take it? So what's up, baby? What about us? What you doing to my head? Nah, nah, nah, nah. Should be here with me instead. Nah, nah, nah, nah, nah. What about those words you said? Turn, so give it to me. Why are we waiting? I know what you need, and I'm not gonna stop. Whatever the weather, we gon' be better together. So what's up, baby? What about us? Ready to go, give me this love, my girl. I've been watching and waiting. Why don't you give it and take it? So what's up, baby? What about us? What you hey. Doing? Oh, da darf ich nochmal rein und nachtschwärmen. Heute, Nachtschwärmer, heute in einer Woche habe ich einen Studiogast. Und zwar den Erwin Kindtop aus DSDS. Und er wird auch live was singen, ein Cover. Chip doing so much. Super, das ist der Freitag. Hallihallo? Hey, was gibt's? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, hollero. Katzenklo, Katzenklo, wo ist nur ein Katzenklo? Schlimmer kann's ja wohl nicht werden, oder? Sábado

Die bekannte Single Party im Codex. Mit Love Letter Stand, das heißt Poststand, man kann sich Briefe schreiben. Und man bekommt die Leuchtarmbänder, die zeigen den Single-Status an. Na super! Und Ladies erhalten bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Samstag, 29. Juni, die Massen-Mega-B-Day-Party. Juni-Geburtstage erhalten 25 Euro Freiverzehr. Ausweis nicht vergessen, U18 erhalten 15 Euro Freiverzehr. Also merkt euch, Samstag, 29. Juni. Dann eine Vorschau, 6. Juli, Samstag, Durstlöscher-Party. Mit Stefano Noferini zum ersten Mal und Boris Brechia. Da geht's richtig ab. Und donnerstags ist ja der Nerds Going Wild Tag. Alle mit Nerd-Nachweis in Klammer Studentenpass 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Und jede Menge Sonderangebote, studentenfreundlich. Codex Club in Aachen. Complete. Wow. Connection complete. Atmosphäre und Leben pur jede Woche bei 2000. Echten Bomben-Sound hier. Auf dem Fall ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Wer mich im Internet besuchen will, unter Facebook bitte gebt oben ein, Charlie 2000 Buchstaben, ein Wort. Die Sendung kann man auch nachträglich immer runterladen, nach einer gewissen Zeit, unter www.charlie2000.de. 2000 in Zahlen da. Kaum ist deine Herz allerliebste aus dem Lande und du denkst an eine andere. Was soll ich denn heulen? Ihr wisst, dass ich meiner Freundin treu bin. Ich bin brav, aber ich traf eben my first love. Ich darf zwar nur im Schlaf, doch aus Liebe ich schon immer scharf. Den Blick an, sieht sie mir eben durchs Zimmer wach. Oh mein Gott, was hat der Trottel so? What a pretty woman. Das Glück ist pretty dummen. Wenn ich die Stürme blicke, schicke sie wie rum in dicke Kicke. Man, ihr checkt sie das. Du bist durchschaubar wie Plexiglas. Sie kommt auf dich zu. Na, Kleiner, hast du Bock auf Schande? Ja, klar, nein, ich mein. Uhr, kurz vor 22 Uhr. Ich muss mal darüber gehen, da habe ich ein Mail bekommen vom Daniel Wächter. Ich möchte gerne die Bettina Wächter aus Geisthal grüßen und den Guido Batschauer, Heiko Katz und Stutz oder Strutz so ähnlich. Aus Durlach. Karlsruhe, Durlach. Hallo. Er wünscht sich 90er. Ah, zufällig läuft das gerade. Oh, der Schuhverkäufer ist da. Das zweite Sixpack hat er sich reingezogen. Da wisst ihr, was los ist. Ich weiß es. Irgendwie stinkt mir das gewaltig. Na, mir stinkt's langsam ja auch. Jetzt bist du nämlich wieder händelsichtig, streitsichtig, oder? Komm her. Ihr steht ein Mann gegen die Natur. Und dieser Mann ist zufällig Al Bundy. Oh. Habt ihr Mitleid mit mir, Nachtschwimmer? Dieser Kerl ist immer hier, das ist doch furchtbar. In dieser Charlie 2000 Show bin ich mit dabei. Mein Gott, wie tief muss ich gesunken sein? Schon wieder ein Mail. Hallo, Charlie Gruß aus Hamburg. Ja, Hummel, Hummel. Und wer hat... Ah, André Heilmann. Hallo. Ja, freut mich. Super. Hello, baby. 40 Grad im Schatten. Plötzlich dieses magische Leuchten. Radio. Das ist ein heißer Sommer. Jetzt geben wir mal richtig Gas. Alles klar, Mann! Leute, das kommt überhaupt nicht in Frage! The revenge of the money! Du bist nicht falsch gewickelt! Nichts ist härter! Nichts ist besser! Was ist hier? Heißer als je zuvor! Take me home. The last that ever she saw him. Yeah, baby. Carried away by a moonlight shadow. Passed on buried and mourning. Carried away by a moonlight shadow. Lost in a river last Saturday night. Yeah, yeah. Far away on the other side. Like he was caught in the middle of a desperate fight. Oh. And she could find how to push through. All right. Find how to push through. All right. I stay, I pray, I see you win.

Design- und Komfortmöbel. Dazu gibt's beste fachkompetente Beratung. Ihr Fachgeschäft mitten in der Möbelstadt Aachen. Möbel Seifert am Adlerplatz. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, haust die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopfel aus. Da sage ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Wir tun einfach etwas mehr. Die Pflegezentren der Familie Kenk. Die gute Adresse von Lahr bis Herbolzheim. Für Pflegebedürftige stilvolles Wohnen und Leben. Ob betreutes Wohnen, Beatmungsdialyse, Tages- oder ambulante Pflege. In den Pflegezentren Kenk sind Sie gut versorgt. Telefon La 922-933. La 922-933. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend. Und es ist ja schon Einlass, immer ab 22 Uhr. Der Zweier City Beach, so heißt das Thema heute. Und mit der richtigen Postleitzahl könnt ihr bis 24 Uhr 15 Euro Freiverzehr euch ergattern. Ihr müsst einfach auf die Codex-Seite gehen, entweder auf der Page oder bei Facebook und die Postleitzahlen ansehen. Wenn ihr zufällig da drin sind, wo ihr wohnt, dann seid ihr mit dabei. Ausweis nicht vergessen. Ja, morgen Samstag, die Pop Heroes. Mit DJs und Special DJ Hard to Death von Planet Radio. Dann heute in einer Woche am 28. Single Party. Ladies, 10 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Codex Club in. Müssen unbedingt mehr Männer kommen, es ist immer Frauenüberschuss. Ja. Dann Samstag, 29. Juni. Mega Geburtstagsmassenparty für Juni-Geburtstage. Das heißt, wer im Juni Geburtstag hat, kann 25 Euro Freiverzehr bekommen. Limitiert bis 1 Uhr. U18, 15 Euro Freiverzehr. Das ist doch ein Angebot, ha? Ja! Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Samstag, 6. Juli, Durstlöscher-Party. Unter anderem mit Stefano Noferini und Boris Brechia. Durstlöscher. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Jeden Tag freu ich mich so drauf, denn durch dich lebe ich völlig auf. Deine Show macht mich so ganz und daheim. Die ist cool und so schräg, ich bin immer dabei. Hey, Charlie, du ziehst mir runter bis in den Zehen. Charlie, du bist wie ein extra starker Kaffee. Charlie, Charlie 2000, Charlie. Seid ihr noch dabei, Nachtschwärmer? Yo! Hello, baby! Wo ist die Party? Party! In den Sommer. Oh, wow. All we do is bullshit and party and bullshit some more. All we do is bullshit and party around the globe on World Tour. That's that bullshit. Let's party. That's that bullshit. Let's party. Look, Betches 50, you know it's hot. Number one on the billboard spot. You must be high, saying it's not. You must be drunk. You must be drunk. I got ghetto, go on ghetto now. I suggest you don't fuck around. Everybody know how I get down. You know how I get down. Down, down, down, down, down. All we do is bullshit and party and bullshit some more. All we do is bullshit and party around the globe on World Tour. That's that bullshit.

Na, dann sagt Papi mal, das geht heute nicht. Der Bär hat Nasenbluten. Herr Narren wieder zum Vater. Du, Papi, Mami sagt, das geht heute nicht. Der Bär hat Nasenbluten. So ein Mist. Na, gern, geh nochmal zur Mami und sag ihr, sie soll wenigstens vorbeikommen und die Vorstellung abblasen. Ja. Ja, ich höre die Frauen schon sagen im Hintergrund, ja, da könnt ihr Kerle drüber lachen. Das ist der Power ans Wochenende. Ja, Psy und Insomnia mit

Wenn die Postleitzahl, eure Postleitzahl da auftaucht, in der ihr wohnt, dann könnt ihr die 15 Euro kassieren. Aber bitte nehmt den Ausweis mit, das könnt ihr jeder sagen, der wohnt da. Morgen Samstag Hip-Hop Heroes. Unter anderem mit DJ Hard to Death. Hard to Death. Von Planet Radio. Dann heute in einer Woche. Single Party. Die Mega Single Party im Codex. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Ladies, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Lustiges Briefe schreiben, es gibt vorgefertigte Briefe, die braucht ihr nur noch ankreuzen. Und dann gibt es ja die Armbänder, die farbigen. Die zeigen den Single-Status. Aha! Samstag, 29. Juni, Mega-Massen-Birthday-Party. Juni-Geborene erhalten 25 Euro Freiverzehr bis 1 Uhr. U18, 15 Euro. Hello! Codex Club in Aachen. Wow! 6. Juli, Samstag. Durstlöscher. Mit Spitzen-DJs unter anderem Stefano Noferini und Boris Brechia. Und heute in der Woche ist ja bei mir live ein ganz bekannter aus DSDS. Ihr wisst, ich mach's extra spannend. Erwin Kindtop, genau. Der ist live und wird hier auch was singen. Erwin Kindtop. Codex Club in Aachen. Complete. Wow. Connection complete. Wer fährt den heißesten Reifen? Bei wem ist ständig was los? Und wer hat immer den Durchblick? Ultra cool und furchtbar kultig. Der allerletzte. Ja. Ja, meine letzten Minuten brechen an. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. When I walk on by, girls be looking like Danny Fly. I pimp to the beat, walking down the street in my new free, yeah. This is how I roll, animal print pants out of control. It's Red Bull with the big ass bro, and like Bruce Lee, I got the yeah. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. I work out. When I walk in the spot, in my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. I'm sexy and I know it. Sexy, was hast du bloß aus diesem Mann gemacht? I'm sexy and I know it. Sexy, was hat der alte Mann dir denn getan? I'm in a speedo trying to tan my cheeks. This is how I roll. Come on, ladies, it's time to go. We headed to the bar, baby. Don't be nervous. No shoes, no shirt. She's nothing like a girl you've ever seen before. Nothing you can compare. Marius Müller, Westernhagen und so weiter. Es gibt Streit. Es ist schon Streit. Bei Harpers ist was los. Jetzt wissen wir, wer hier die Hosen anhat. Wenn ich deine Meinung hören will, frage ich deine Ex-Frau. Ach ja, ach ja? Wenn ich deine Meinung hören will, frage ich eine der vielen Frauen, mit denen du bedeutungslosen Sex gehabt hast. Oh, ouch. Ich werde dir jetzt mal was sagen, mein Freund. Ohne dein teures Haus, dein teures Auto und die vielen Frauen, was bleibt da noch? Eine hübschere Ausgabe von dir. Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich hasse? Weißt du eigentlich, wie sehr ich dich hasse? Mach mich nicht nach. Mach mich nicht nach. Du Idiot. Du Idiot. Ich warne dich, Charlie. Ich warne dich, Charlie. Wow, wie kindisch. Hey, was machst du da? Ich will dein Gesicht sehen, wenn ich dir die Hose im Bauch ziehe. Wo ist deine Unterhose? Ich hab keine an, aber danke, dass du mir den Hintern kratzt. Allen schönen Dank fürs Zuhören heute. Bis kommenden Freitag. mal wieder die Charlie Show. Gute Nacht, liebe Leute. So geil. 23 Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Moritz Einzel. Eklat um verschlepptes Gold. Kanzlerin Merkel und Russlands Präsident Putin haben den Streit um Beutekunst im letzten Moment beilegen können. Am Abend eröffneten sie schließlich doch gemeinsam eine Beutekunstausstellung in Sankt Petersburg. Der Besuch hatte auf der Kippe gestanden. Merkel forderte Putin auf, die deutschen Kunstschätze zurückzugeben, die von sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg erbeutet wurden. Die EU-Kommission hat dem Druck der Bürger nachgegeben. Eine angebliche Privatisierung der Wasserversorgung wird es nicht geben. Die Kommission ändert einen umstrittenen Richtlinienvorschlag, teilte Binnenmarktkommissar Barnier mit. Nun kam aus Brüssel die Klarstellung. Trinkwasser wird in der EU nicht privatisiert. Das ist eine Reaktion auf massiven Protest, vor allem in Deutschland. Unnötigen Protest, sagte Barnier, denn die Richtlinie hätte gar nicht zur Privatisierung geführt. Aber weil ihm das niemand geglaubt hat, verzichtet er nun voll und ganz darauf. Und die Deutschen waren nicht alleine. 1,5 Millionen Menschen hatten in der ersten europäischen Bürgerinitiative gegen die Privatisierung der Wasserversorgung gestimmt. Nun zog Barnier die Reißleine. Und die Privatisierung ist vom Tisch, endgültig ein für alle Mal. Aus Brüssel, Dieter Ebeling. Gut ein Jahr nach der Wahl in Griechenland ist die Drei-Parteien-Koalition geplatzt. Die Demokratische Linke verlässt das Bündnis mit den Konservativen um Regierungschef Samaras und den Sozialisten. Neuwahlen wird es aber nicht geben, weil die beiden anderen Regierungsparteien weiterhin eine Mehrheit im Parlament besitzen.